This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen, time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Achtung, Abschuss in wenigen Sekunden. Bahnberechnung des Computers nochmals überprüft. Alles okay? Hier ist alles okay. Also Hals und Beinbruch, Jungs. 5, 4, 3, 2, 1, los! Die Reise beginnt. Wenn alles, was du bis jetzt kanntest, verschwindet. Die Schwingung deiner Person ist die Andockstation. Die Inquisition verschiebt die Position der Wahrnehmung. Der Wahrheit, die uns richtet. Wir berichten von der Traumwelt. Studieren Geschichten aus vorbiblischer Zeit. Und wandern durchs Dunkle, bis du begreifst. Dort, wo die Wissenschaft aufhört, fängt unser Glaube an. Das Unscheinbare siegt, wie David, der gegen Goliath gewann. Meine innere Stimme erklingt, bis die Lüge verschwimmt. Bestimmt einen Weg in die tiefen Katakomben des Unterbewusstseins. Niemand ist hier unten allein, denn hier ist alles in einem. Das Vokalniveau wiegt Wahrheit. Und Wortphobie entsteht, wenn Klarheit verbale Hologramme kreiert. Das ungläubig Rationale verliert. Meine Wortzauberei geht durch Körper, als wäre sie nicht von dieser Welt. Zu viele Drohnen wohnen auf der Erde. Zu viele Klonen und lehren nichts über die Leere. Zu viele Gewohnheitsroboter, keine Essenz. Leere Hüllen, keine Präsenz. Vieles folgt der falschen Existenz. Überleg dir, was du beim Namen nennst. Du erkennst dich im Schlaf über Astralprojektion. Stell dich in Frage. Die alten Schamanen aus der Sage warnen, wenn sie sagen, wenn du träumst, bist du wach. Und wenn du wach bist, träumst du. Dein Leben ist eine Illusion. Denn wenn du schläfst, hat die Seele Ausgang. Ist der Körper auf Standby, ist der Geist für die Reise bereit. Was suchen Sie hier in unserem Sonnensystem? Im Kosmos ist Boss, wer den Spiralnebel rockt. Die Stimmverwandten aktivieren Alpha-Wellen. Und mit Verben, die mit Quantensprüngen werben und Lieder singen von Seelen, die sie schon immer kannten. Sogar die, die das Wahre des Inneren verbanden. Die, die sich am Zorn der Sonne verbrannten. Wir gleichen fraktalen Mosaikstücken, Teil eines Ganzen. 50 Millionen Kabelkanäle programmieren uns mit Stuss. Viele benehmen sich dumm und stürzen wie Ikarus. Hört die vergessene Stimme, wenn sie ruft, die dich nach oben zwingt. Wir berechnen Winkel und Kanten von Orion zu Sirius und zu den Plejaden. Wir hatten Tempel auf dem roten Planeten, lange bevor die Erde mit Leben von oben besiedelt wurde. Ein Gesicht auf dem Mars, Zeichen unserer Vorfahren. Sie haben vor Millionen Jahren in Pyramiden gefeiert und gelehrt und die Tunnel mit ihrem Graffiti beschert. Wer nach innen geht, entgiftet sein drittes Auge. Wir waren da, die Astrosabien, die reisenden Kosmonauten, die von fern schauten auf den blauen Planeten und sich trauten, den Mensch aus der Summe der Sterne zu kneten. Wir, zeitlose Lichtbringer. Schwer, schwer. Sonnen senden Licht. Hörst du, wenn sie spricht? Deine Intuition. Wenn es still wird in dir, dann ruft sie dich. Und Ignoranz wird gelöscht im Geist. Jetzt verstehst du, es geht nicht um mich, denn ich bin nur ein Kanal im Kosmos. Du bist wichtig, denn du bist die unerschöpfliche, unendlich, einzigartige Seele, die nach Hause möchte. Du bist wertvoll, du bist fantastische Kreativität, denn das, was in der 3D-Realität als Schwerkraft zählt, gilt es zu verstehen, damit es kein Versehen im Garten Eden gibt. Du bist ich. Ich bin du, Gott, Jehova, Allah, Buddha, Manitou. Der Weg des Lichts hält immer zu deinen Füßen. Immer da wartend wird er dich begrüßen. Gedanken reisen in Lichtgeschwindigkeit durch die Synapsen. Und immer noch halten wir Ausschau nach exosphären Planeten. Denn was hilft beten oder meditieren, wenn die Frequenz nicht stimmt? Das Erwachen beginnt. Das Zentrum der Sternenkarte ist dein Solarplexus. Komplex ist, was komplett vernetzt ist, und dann checkst du's. Das Unsichtbare durchdringt das Sichtbare, denn du bist Nexus. Das war Schwer Mental, neues Stück vom Germ, der inzwischen, wie wir wissen, in Berlin lebt. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Mein Name ist Franz Hahnemann und ich freue mich auch heute wieder einen Gast im Studio begrüßen zu dürfen. Und zwar sitzt hier Ahmed Dilki vom Emder Plattenladen 96 Records. Ja, hi Franz, danke für die Einladung erstmal. Ja. Ja, ich habe Glück gehabt, dass ich heute mal nichts zu tun habe. Das bedingt darauf, dass heute irgendwie Hallen zu sind. Normalerweise hätte ich jetzt Sport, aber naja. Ja, wie gesagt, danke nochmal. Und ich bin weit gereist und habe heute viele türkische Musik, sprich aus der Heimat, mitgebracht. Und das erste Stück ist von Das Kartell, die 95 erschienen ist, die es, glaube ich, jetzt so nicht mehr gibt in der Formation. Das heißt, es haben sich damals, also sprich 95 oder vorher, Rapper zusammengetan und haben halt die Platte gemacht. Und ja, Das Kartell. Çevremde dolaşmacı çeken sen, tekmeyi atan olan ben, hadi koş kaç. Annenin kucağına garanti veremem ben bu işin sonuna. Fırtına gibi gelir üzerine şebekem, İstemesem de onlar hazır bögemde. Evet hazır şebek hazır, onun yüzeyinin farkasızı. Kuzu dolmuşsa öğretirsen konuyu, siyah kimse yarış dolduya dayanır. Birini Senin zamanın şu an ve şimdi. Bu sözleri duyuyorsun ve anladın değil mi? Şak etme benim ile ciddi konu üzerine. Partileri gidersen indiririm kabine. Lafımın keskin yalinin kılıcına benzer. Zıfı karı gibi keser. Eser cümlelerim oradan daha beter. Sıkı dur kendi sakını deme yeter. Devam edeceğim ben. Gümüş kurşundan daha sert geleceğim. Haklarına beyninizi vurup geçeceğim. Ondan sonra oturup ve sevineceğim. One two three two three two three. Yaptan basın one attack attack. One two three two three two three. Yaptan basın one attack attack. One two three two three two three. Yaptan basın one attack attack. One two three two three two three. Yaptan basın one attack attack. DJ. Otra vez yo quiero hablar, motherfucker, boom, pa. Yo quiero probar que ustedes sienten miedo. Click, clap, my god, no seas pendejo. A los cabezas calvas, no le damos la espalda. Porque sabemos bien que atacar la retaguardia. Tiri, tic, tac, to, mira reloj. Llevamos 10 años haciendo rap y hip hop. En alemán, en turco, en inglés, en español. Compadre, puede ver hippie de hardcore, yo. Wir sind die schweren Kriminellen. Ihr werdet sehen, kommt ran an die Bühne. Und bleibt nicht stehen. Fette Beats, deutsche Reime und ne türkische Melodie. Springen nein in die Menge und genießt unsere Symphonie. Leider schrift hat Upin wieder, ich bin Kieler Jung. Ich war die Bad Vertellen. Ich hab Knöpfe in der Lung. Ich pack dich mit Wörtern, zerhack dich mit Sätzen. Dabei kommt meine Qual und mein Reim wird dich zerfetzen. Wie ein Erdrutsch, ein Beben. So kommen wir. Die Antwort aus dem Norden kommt kalt und schier. Die Stimmen in den Boxen, vergiss sie besser nie. Die Stimmen und den Namen, da Crocosy. One to the D, to the C, to the D. That's not what we want, attack, attack. One to the D, to the C, to the D. That's not what we want, attack, attack. One to the D, to the C, to the D. That's not what we want, attack, attack. One to the D, to the C, to the D. That's not what we want, attack, attack. DJ, attack, attack. Writers, attack, attack. B-boys, attack, attack. MCs, attack, attack. Hip-hop, attack, attack. One to the D, to the C, to the P. That's not what we want, attack, attack. Burada yanımızda gördük. Kardeşim biz kardeşiz, etme böyle delilik. Yavru edelim biz. Delik geçme. Öpeyim seni kandan kardeşim. Canımsın sen, ölürüm senin için aile. Hep başımın üstündedir. Bu bir tık usludur biliyorsun. Kanımız baramız gibi kırmızı sıcaktır. Ben mısın defol git. Siktir artık. Yanımdan çık artık hayatımdan. Bu dünya oldu benim için zindandan. Çıkan alev alev ateşler gibi. Yaptım alsın bacım ve kardeşlerin. Saç kaç kaç prom pot. Darısı senin başında kel kapağı. Sıçacağız senin ağzına. Vakit zaman geldi şimdi. Gençler dinleyin benim dilimi. Bugün onlar yarın siz. Harekete kal sessiz sessiz. Yetti artık yeter yeter şimdi. Sıra size geldi emin. Kardeşlerimi elleme yıkarım seni. Kırına dokunursa parçalarım kemiğini. Sıkıysa geçenimden bir adam. Ama bilirsin sen oru gelsin geçir. Memleşmeni üzerinden dendi gidenden. Ben ben sürekemden. Das Lied hieß Posse Attack und zum Kartell gehören bzw. gehörten Karakan, Erky E und der Crime Posse. Jawohl, ja. Als nächstes hören wir Athena, türkischer Ska, ein paar Kopfnicker. Dankeschön. Sıcak ama yazmadım. Kalbimi kağıda dökmem ki ben. Hüzün biriktiren anılar hemen şimdi yansın. Camları kapıları kırdım yaktım. Aynı şeylerden çok sıkıldım. Kıtalarda sörf yaptım da öyle rahatladım. demin de söylemiştim sana. Sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana güzel oluyor. Hayat bu en büyük girdap. Dikkat et, sempatik başlar, antipatik ama enteresan. Alakam yok bunlarla. Vazgeçemediğim her şeyimi çöpe attım, üstüne bastım. Anlatmakla olmuyor, yaşaman lazım. Demin de söylemiştim sana, sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana güzel oluyor. Yalandan okumuştun her şeyi. Ne kadar da boşlarmış oysa. Sahiplendiğin ne varsa. Demin de söylemiştim sana. Sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sen de yap, güzel oluyor. Demin de söylemiştim sana, sana, sana güzel oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Thank you. Coast to Coast Radio aus Ostfriesland. Yes, und das gerade war Ali Farka Touré. Der gilt als der Großmeister der afrikanischen Bluesmusik. Ist aber leider am 7. März 2006 verstorben. Und das Album, was ich euch jetzt vorstelle, ist sozusagen posthum erschienen nach seinem Tod. Und Ali Farka Touré wurde 1939 bereits geboren im Nordwesten Malis. Hat dann auch im Prinzip sein ganzes Leben dort gelebt, in einer Stadt bzw. einem Dorf Niafunke. Er war auch Bürgermeister der Stadt und hat als Bauer für Fortschritte in der lokalen Infrastruktur gesorgt. Und schon ziemlich früh verschiedene Instrumente gespielt. Lokale Instrumente, zum Beispiel die Djerkel, eine einseitige Gitarre, die Nyarka, eine einseitige Violine oder die vierseitige Laute Ngoni. Außerdem Bambusflöte, Akkordeon und Schlagzeug, Percussion. Ganz viele Sachen hat sich sehr früh schon Gitarren ausgeliehen. So europäische Gitarren eben mit mehreren Saiten und nicht nur einer. 1968 war er dann bei einem Songfestival in Bulgarien und hat sich in Sofia seine erste eigene Gitarre gekauft. Und ja, in den 60ern sind auch schon sehr viele Platten von ihm herausgekommen. Dann hat er eine Weile lang keine Musik mehr gemacht, hat aber in den letzten Jahren wieder für Aufsehen erregt, zum Beispiel mit einem berühmten Harfenspieler aus Mali, dem Diapate, ein sehr schönes Album aufgenommen und jetzt ist eben sein letztes Album erschienen, Savane. Super Platte. Auch sehr, sehr vielseitig und er hat sich dafür auch die besten Musiker seiner unmittelbaren Heimat besorgt. Die Namen sagen uns wahrscheinlich nicht viel, aber zum Beispiel die Ngoni-Spieler Baseku Kuyate und Mama Sisoko oder der Veteran Fanga an der Nyarka-Violine. Dazu auch noch einen spanischen Perkussionisten von der Gruppe Radio Tarifa und Saxophonlegende Pee Wee Ellis, den zumindest kannte ich. Ich nicht. Naja, das macht aber auch nichts. Was auf jeden Fall zählt, ist, dass die Musik richtig fett ist. Super, ja. Und wir hören uns noch das Titelstück an, Savane. J'ai trouvé le métro n'est pas un petit boulot, mais je suis un air. mais dans d'autres pays. Adieu, ça va. Petit boulot, mais je suis yes. Des bombes, donnez-nous des motopompes pour qu'on puisse quand même venir à nos besoins naturels pour trouver la vie et le savoir et la sagesse. Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Hallo. Und mein Gast heute in der Sendung heißt Ahmed. Und Ahmed, du bist ja schon ein paar Jahre älter als ich. Ja. Ja, beschäftigst dich schon ziemlich lange mit Musik, hast auch schon selber Musik gemacht, aber wie bist du denn ursprünglich dazu gekommen? Gab es da so ein Erlebnis, was dich mitgerissen hat? Ja, keine Ahnung. Also ich habe eher angefangen mit Tanzen halt und es hat sich dann so irgendwie reingesteigert, also jetzt im schwarzen Bereich, sprich Sprechgesang und eigentlich habe ich angefangen zu tanzen und zu malen, sprich Graffiti. Oder ja, und dann ging das dann so von einem ins andere über halt, dass ich dann angefangen habe zu rappen. So. Ja, ja, genau. Ja, mittlerweile singe ich und das ist gerade ein bisschen eingeschlafen und nebenbei lege ich auch noch ein bisschen auf. So. wie jetzt auch Samstag am Kruseski. Ja, man kann dich ab und zu hier in Emden als DJ hören. Was spielst du da so für Sound? Ach, das ist auch bunt gemischt, sag ich mal. Bunte Töne, französische Musik. Also schon halt eher unbekannte Sachen. Also ja, französische Musik, schwarze Musik, alte schwarze Musik, 60er, 70er etc. Mhm. Lounge, ja, und verpackt das dann oder versucht das irgendwie zusammen zu fassen. Was kommt als nächstes hier bei Coast to Coast? Als nächstes kommt was, wieder aus meiner Heimat, Mario Schicklar. Und ist irgendwie... Ja, Rock, Rock'n'Roll, Mod, whatever, so. Coast to Coast, euer Host, Dev Joe. Tune in. Aight. We'll be right back. Ja, das waren Orient Expressions aus Istanbul mit dem Stück Istanbul 126 AM, der, ja, oder die momentan super angesagt sind in Istanbul und zu der Underground-Szene gehören, was das betrifft. Bei der Gelegenheit möchte ich auch welche grüßen, ist das okay? Ja. Ja, ich denke mal, die warten schon irgendwie sehnsüchtig am Radio. Und ja, ich grüße meine Familie, alle meine Stammkunden und die, die es werden wollen, keine Ahnung. Alle Aktiven und alle Loser. Yes, man, tight. Loser ist gar kein schlechtes Sprichwort. Ja. Denn wir kommen jetzt zu jemandem, der für die meisten Rapper wahrscheinlich gar keine richtige Rap-Musik macht. Er nennt sich Sensational. Und hat ein neues Album auf Word Sound draußen, zusammen mit dem japanischen Beat-Bastler Kuhai. Das Ganze heißt einfach Sensational meets Kuhai. Hi. Und da hören wir uns jetzt ein paar Tunes an. What a beat, what a beat, what a beat it is. On time styling, the beat make you twist like a belly dancer. I cash it when I make the speakers bump. That the speed jump, my consumers like boom. Sensational on the roof, trends dance to my music. Yeah, do it, swing that over here, that cash thing, limp. On rhythms, I'm Billy Status, pass that glass, form beats down, get the blitz feeling. If you rock like me, thrilling, my order noise is for soul, party with me, them bottles with Henny B, having shit dizzy, talking, freak me, bass heavy, call it boom, get busy, got flow so plenty, not worth pennies, blitz baby, I cool out in shades, lazy, big don't stop the music, the bump in the beat is ridiculous, I'm on track, it's cat tremendous, groovy isn't it? Puff, puff, pass, that's a hood saying. More juice than Tropicana. I don't fuck with propagandas. Freak style, phantom. Meanwhile, that's what's going on. Style on grooves. Tune it to boom. Expect to perfect it. What it be, what it be, what it be. It is. What it be, what it be, what it be. It is. What it be, what it be, what it be. It is. Party man located at the party getting freaks naughty. Paper major, my occupation deja with the creation. Bump for your speakers, yeah, that's what's up. I slip in and out the zone, my poem roams the club. Tap chicks on the shoulder in the corner. When I'm cheesy, I'm chilling. The mix is the production of beats bumping. When I tour, I tour with the material. I got to listen and punch the Simpson and trees and hear it club. I deliver on time, on beat, nap time. I swerve on the dotted line, rhymes. Sensational, got what you need for the situation. Professional, lay you out in VIP and freak you. Theme music, when I do what I do, keep you tuned to the boom. Trademark art, intense, excellent, pit bull, make you hop the fence. I got these singers from sense, bass lines I've been genuine. My record's rotation is amazing. It's like that, it's like that. My script tactic, drop hot shit automatic. Blitz organized it, what? Something for the party people, now be up to this. On the hit list, real shit, pen to the paper. Recite the flavor, score a 40 like I'm staring it. Check a bliss, who you rocking with, stock this. This ain't no relaying a message, just straight from the source. I'm hot, rock spot, like my sound on the boom notch. Let me see you do the dance, what? Word up, I'm satiable doing what I do. Instrumental, sensitive, quote this. I'm motherfucking dope, worldwide, cats income collide. Let me see you do the pole, like Zoo from her. That's how figure alerts occur, focus scene blur. Satiable, got that vision where it's at. Trippin' stackin' blowin' in the breeze like that. My overtime and rap, you need to ask up all about that. Herb the burn, flows from a paper. You hearin' dope shit right now. Flows like this to set off, got a spark. You wanna play ball in my stadium. On a whole steam, weed in the Cuban. Stay cruising for freaky situations with ladies with freaky intentions. If you ain't about it, all I do is mention it. Keep it Pacific, trips over the Pacific. Yeah. Okay, das waren die Stücke What It Be und Scrippin' vom neuen Sensational Album Sensational Meets Kuhai. Wordsound CD 53 ist das. Kuhai, wie gesagt, ein Beatbastler aus Japan, der auch noch viel experimentellere Sachen am Start hat. Und der zusammen mit seinen Labelkollegen des Labels Flying Swimming eine Partyreihe am Laufen hat, die nennt sich Handshake. Und zu der war Sensational auch schon mal eingeladen. Die beiden kannten sich also schon. Die Lyrics zu dem jetzt vorliegenden Album wurden allerdings laut Info an einem einzigen Tag aufgenommen. Sensational ist eben der Freestyler, der hat es im Blut. Ja, wir hören jetzt Mercandede mit Apayat. Das war's. Thank you. Ja, danke Merkandede mit Abhayat. Wenn ihr an so einer Musik interessiert seid oder an anderer Musik, es gibt einen tollen Plattenladen an der Brückstraße, 27 96 Records oder 96records.de. Schaut einfach rein so. Ja, und ich hoffe, Ahmed schaut auch irgendwann mal wieder hier in der Sendung rein. Ja, sicher. Also, so wieder schön abwechslungsreich. Ja, danke nochmal für die Einladung. Kein Ding. Wenn ihr Informationen zur Sendung haben wollt, dann checkt www.coastradio.de. Und dann freue ich mich auf ein Wiederhören in 14 Tagen. Mein Name ist Franz Hahnemann. Ich bin Ahmed Dilki. Wir bedanken uns fürs Hören. Ciao. Let's go. Soon this place too will be consumed by the toxic jungle. So the jungle's poisons are taking their toll. Yes.